tapferer Prinz und wahrer Muselmann, ich gürte dir die Schwert als einen König an. Wie ich die Perser nie aus Eigennutz bekriegt, so hab ich minder auch sie als den Sieg besiegt. Des Recht, dass mir die Waffen nahmen, begeb ich mich und mag dies Reich nicht haben. Du sollst des ganzen Volks und auch mein König sein. Eins aber räume mir vorher noch ein, des Landes Wohlgebäut ich schleunig zu verwenden. Erlaube mir den Namen, dir ein Gemahl zu wählen, dass deine Durchgeburt und Tugend würdig ist, dass ich seit langer Zeit vor dich erkiesst. Dies Bündnis wird noch fester uns verbinden und unser beider Glück dadurch sich sicher finden.